Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labazin mit dem Zeilen in dem Auslöser, die Glück auf und Glück ab. Ja, aus dem Bergbaugebiet Sachsen, Grüße ins ländliche Schwabelindli. Ja, hier ist auch, also wir haben ja auch Bergbau, heißt Stuttgart 21. Also hier gibt's, da gibt's auch eine heilige Barbara an der Baustelle. Ui, ja, ich wollte jetzt eher so direkt den Schwung zum Thema nehmen, weil wir reden ja quasi über Malocher und über Menschen, die quasi schaffen und richtig schön dahin gehen, wo es weh tut. Also da, wo die Kohle ist und der Stahl und das Eisenerz und wo es dampft und brodelt und stinkt, wie damals Sigmar Gabriel seinerzeit doch gesagt hat. Wir können hier so viele schöne Aufbruchsrede. Ja. So viele schöne Brücken, wir gehen dahin, wo es weh tut, ne? Ich kann ja mal spoilern. Ich habe ja schon Grafiken für die zukünftigen Folgen Cover angelegt. Und ich habe für diese Folge, also diese 5-5-2, so heißt sie ja jetzt, für die Folge 5-5-2 habe ich einfach mal so als Platzhalter kein Lorem Ipsum wählen wollen. Ich habe einfach gedacht, naja, komm, gibst du gleich mal einen Text ein. Und die Folge heißt zumindest nach meinem Gedanken die blutige Axt der Sozialdemokratie. Aber ich habe keine Ahnung. Auch sehr schön. Ob ich Lars Klingbeil als die blutige Axt der Sozialdemokratie bezeichnen darf am Ende dieser Folge. Tja, man weiß es nicht. Ich wollte eigentlich den Bogen jetzt spannen, wo du es mir so schön hingeworfen hast, von Bergbau über die heilige Barbara, weil, und Barbara ist ja auch nur eine Variante von Bärbel, die heilige Bärbel der Schlachthöfe vielleicht. Auch machen können. Aber ja, wir sprechen heute über die SPD. Sie wurde oft hier en passant erwähnt. Nebenbei hat sie einen mitbekommen und wir haben uns gedacht, warum nur nebenbei mal drauf rumtreten? Wir beerdigen heute die SPD, dann müsst ihr die in Zukunft auch nicht mehr wählen. Ja, vor allem, weil ich ja in meinem privaten Podcast, also meinem kleinen Sub-Podcast-Projekt ja ganz gerne einfach mal die SPD nur links liegen lasse. Ja. Wobei sie da gar nicht mehr sind, so wirklich links. Das übrigens noch als Gedanken. Lass uns am Ende dieser Folge mal versuchen rauszufinden, ob Lars Klingbeil die blutige Axt der Sozialdemokratie ist oder die blutleere Axt der Sozialdemokratie. Das ist richtig. Der eigentliche Witz ist ja, dass Lars Klingbeil ursprünglich von den Netzwerkern kommt und gar kein Seeheimer ist. Es wird alles sehr dramatisch. Ja, ich habe mir Folgendes überlegt. Wir werden über die SPD eine... Die SPD ist eine Geschichte voller Missverständnisse. So ist mir aufgefallen, als ich mich mit der Geschichte der SPD beschäftigt habe. Und ich habe dann versucht, verschiedene Themengebiete zu identifizieren, wo man annehmen sollte, dass die SPD wirklich dafür steht. Und dann schauen wir mal nach, ob das auch wirklich so ist. Pieksen wir mal so ein bisschen mit dem Stöckchen dagegen und schauen mal, ob wir Belege für gewagte Behauptungen finden. Gut. Genau. Also ich gehe mal ganz kurz, muss noch ganz kurz den Bogen spannen. Wir wissen noch nicht, ob wir es in dieser Folge abfrühstücken, die SPD, oder ob wir noch eine zweite Folge wahrscheinlich dranhängen, weil ich werde natürlich unqualifiziert dazwischen quaken. Das habe ich befürchtet. Vielleicht fallen dir ja auch noch andere schöne Beispiele ein, die mir nicht eingefallen sind. Also mir oder mein... Ja gut, also wir müssen ja mal ganz am Anfang anfangen. Also der Anfang der Arbeiterbewegung. Ja. ich würde nach also einfach nur um es vollständig, ich meine, einfach nur um es vollständig zu haben. Irgendwann haben die Römer angefangen, mit ihren Sklaven nicht so ganz nett umzugehen und mit ihren Gladiatoren auch nicht. Und einer dieser Gladiatoren hieß Spartacus. Vielleicht kommt er in dieser Folge vor, vielleicht auch nicht, aber ich wollte ihn nur erwähnen. Also das geht schon bei den Römern los. Also ich bin ja von Haus aus Marxist, deshalb geht es nicht bei den Römern los, weil das ist andere Gesellschaftstypen. Das ist ja römische Gesellschaft, dann also Sklavengesellschaft, dann Feudalgesellschaft und dann kommen wir erst in die kapitalistische Gesellschaft. Also wichtiger Unterschied. Ja, aber die SPD ist die Spartakus-Partei Deutschlands. Nein. Damals gewesen. Der Spartakus ist eine Abspaltung der SPD gewesen. Ich weiß, also, aber damals, also damals im Römischen Reich, als es das Römische Reich gab, gab es hier die SPD auch schon wahrscheinlich. Als die, um mal das Ende vorwegzugreifen, wenn es im Römischen Reich die SPD gegeben hätte, dann hätten sie gesagt, bitte versklavt uns, aber seid lieb zu uns. Man muss ja dazu sagen, wahrscheinlich gab es in Deutschland tatsächlich die SPD, aber nicht die, als Spartakus-Partei Deutschlands, sondern als solidarische Partei Deutschlands. Ja, genau. Aber das mit der Gründung der SPD ist ja schon das erste Missverständnis überhaupt. Ich glaube, die Tatsache, dass man nicht so genau weiß, wofür die SPD steht, liegt auch einfach daran, dass man nicht so genau weiß, wann die SPD denn jetzt eigentlich geboren worden ist. Weil wir können da ja, also sie wurde ja 1963, 1969 und 1975 geboren. Da habe ich mir gedacht, also Linkspartei irgendwie ständig vorzuwerfen, nicht so genau zu wissen, wer man selber ist und dann auch irgendwie drei Geburtsdaten zu haben, fand ich ein bisschen merkwürdig. Also ich kann ja sagen, ich war ja dort, wo sie geboren wurde, ich glaube 63, nämlich im wunderbaren, na? Eisenach. Richtig, im ersten Stock eines Puffs oder sowas. Das war aber, glaube ich, 69. Auf alle Fälle im ersten Stock. Das. Ja. Das Schild ist zumindest im ersten Stock aufgehangen worden. Entweder das war wirklich im ersten Stock oder man wusste damals schon, dass Eisenach nicht unbedingt so ganz weit links bleibt. Ja, genau. Kennst du das mit den Wahlplakaten von der AfD? Die hängen je nach Wähler Anteil höher oder niedriger. Ja, das also, kenne ich. Das ist mir, geläufig. Gegensätzlich proportional. Ja, genau. Genau. Und dann genau, 69, also 63 müsste der ADAV gewesen sein, also Ferdinand Lassalle und die Eisenacher Bebel und Liebknecht müssen 69 gewesen sein, wenn ich mich nicht sehr irre. Die waren etwas später, dafür waren sie Kommunisten. 1975 haben die dann zwangsgeheiratet und schwierige Sache, weil die einen eher reformorientiert waren und die Eisenacher halt irgendwie, habe ich gesagt, Kommunisten. Also es ist mit der SPD schon immer schwierig gewesen. Im Laufe ihrer Geschichte, da kommen wir dann sicherlich gleich drauf. Ich habe, was mir aufgefallen ist, die SPD ist ja seit 1890, seitdem die staatliche Repression abgelaufen ist, durch die Sozialistengesetze ist ja durchgängig stimmenstärkste Partei gewesen bis 1930 tatsächlich durchgängig. Also man könnte sagen, dass die SPD quasi der Testfall für die AfD war, nur dass die SPD noch nicht mal staatliche Repression dafür gebraucht, aktuell irgendwie stimmenstärkste Partei zum Teil zu werden. Ja. Ich habe immer so dieses Gefühl, wenn du momentan so dieses wir wollen regieren und wir wollen ja irgendwas sagen. Das Interessante ist ja, die SPD war ja stimmstärkste Partei, aber nicht ständig irgendwie in der Regierung drin. Genau. Also nicht in allen Regierungen. Während es heutzutage tatsächlich so ist, dass sie als noch nicht mal stimmstärkste Partei meistens sogar mit an Bord sind und mit Scheiße bauen und du dir die Frage stellen musst, wie lange wollen wir eigentlich jetzt noch GroKos fahren, bis wir irgendwann mal tatsächlich irgendwann merken, okay, die beiden großen Parteien sind so weggeschmolzen und so irrelevant. Mhm. Naja, es schmilzt, dass sie eigentlich auch gar kein Gesicht mehr haben. Ja, genau. Ja, schmilzen schon beide auch. Sind beide unter 30%. Die waren mal größer. Ja, aber die eine kämpft gegen die 5%-Hürde und die andere wird Juniorpartner mit der anderen großen Partei. Mhm. Genau. Ja, tatsächlich, das ist schon erstaunlich, dass die SPD, wobei sie schon eigentlich die prägende Partei war, zumindest dann in Weimar, selbst wenn sie kein Teil der Regierung war. Natürlich, im Kaiserreich hat sie keine Rolle gespielt, aber so what. Und dann ist sie durch die Bundesrepublik gestapft. Da hatte sie gar nicht so die große Bedeutung. So. Es gibt noch nicht mal einen einzigen Kanzler, der eine Wahl verloren hat, ohne davor entweder durch irgendwelche komischen Rücktritte oder andere Dinge beeinflusst zu sein. Also kein Kanzler hat es einfach nach 4 Jahren geschafft, eine Wahl zu verkacken. Ja, genau. Es hat immer äußere Anlässe gebraucht, um die SPD-KanzlerInnen, wir wollen ja niemandem zu nahe treten, nicht, dass Gerhard Schröder sich irgendwie als Gasmonopolist identifiziert oder sowas. Es ist immer irgendwas passiert. Der SPD passieren sowieso immer ständig. Der passiert immer die Geschichte und dann kann man nicht seinen eigenen Überzeugungen nachhandeln. Ja, aber Brandt ist zurückgetreten wegen wegen DDR-Spion im Vorzimmer. Genau. Schmidt ist von der FDP und einem NATO-Doppelbeschuss beschossen worden. Ja, da weiß ich gar nicht. War das Dolchstoß oder war das auch offene Feldschlacht? Müsste man mal das Paper dazu lesen. Genau. Aber Fakt ist, damals ist ja auch was ganz Interessantes passiert. Damals hat sich nämlich insgeheim auch aus der FDP etwas rausgelöst. Damals hat sich insgeheim bis aus der SPD rausgelöst. Damals hat sich aus der FDP so ein bisschen dieses sozialdemokratisch-linke aus der FDP herausgelöst, ist dann irgendwann auch nach und nach so Richtung Grün und SPD teilweise gewandert. Ach, du meinst die Linksliberalen? Ich glaube, die sind gar nicht gewandert, die sind einfach gestorben. Also, ja, aber ich meine, also die sind dann irgendwie so teilweise in die Richtung marschiert und nachher so, okay, ja gut, dann haben wir jetzt halt nur noch eine marktliberale FDP. Ja, also die Linksliberalen in der FDP, die waren dann spärlich gesät. Schröder ist wegen Hartz IV in der zweiten Wahl nach verkürztem Wahlgang gescheitert und Scholz hat es ja noch nicht mal ein ganzes Legislatürchen geschafft. Genau. Wegen offener Feldschlacht. Genau, wegen offener Feldschlacht. Da war es kein Dolchstoß, da war es so offene Feldschlacht. Genau, ja, also. Genau, SPD. Bisschen schwierig. Schauen wir doch mal, wofür die SPD so gemeinhin stehen könnte. Willst du das jetzt nach Kaiserreich, Weimarer Republik oder heute? Oder willst du da einfach heute? Ich habe so ein bisschen in die Historie geschaut und so ein bisschen auch geschaut, was hat die SPD eigentlich im Kaiserreich gemacht. Aber meistens mehr so Weimar und dann Bundesrepublik, also alte Bundesrepublik, neue Bundesrepublik, also Bonner und Berliner Republik, wenn man diese Trennung machen möchte. Ich habe geschaut, dass möglichst von allem was dabei ist, weil, also ich möchte ja, wenn es eine lange Tradition des Klassenverrats in der SPD gibt, dann möchte ich das ja nicht unter den Tisch fallen lassen und so tun, als ob das eine neue Entwicklung bei der SPD wäre. Und die SPD ist ja unser aufrechter Streiter gegen Kriege und Gewalt. Würdest du das mitgehen? Schwierig, ne? Weiß ich nicht. Also wir fangen da ja jetzt im Kaiserreich an und wenn wir jetzt mal überlegen, ja. Im Kaiserreich die Kriegskredite für den Ersten Weltkrieg. Ja. Weiß jetzt nicht, ob da die SPD sich dem 100% verweigern hätte können. Pragmatismus. Du meinst, dass Realpolitik. Du meinst, dass die Burgfriedenspolitik, dass man loyal hinter seinem Kaiser stehen muss, dass das irgendwie ein Verrat an dem Pazifismus war? Naja, die Frage ist ja wirklich die, kann man an der Stelle war ja die Realpolitik schon die, dass man auf diesen ganzen Konflikt hingesteuert hat. Und auch die SPD hat es verpasst mitzuteilen, lieber Willi II, mach mal hier wieder vernünftige Bündnispolitik hin, wie sie Bismarck getanzt hat. Mhm. Also auch da hat die SPD ja wahrscheinlich es verpasst, das zu kommunizieren. Mit anderen Worten, man musste dann irgendwann mit dem Pragmatismus, glaube ich, leben, dass man Österreich und das Osmanische Reich an der eigenen Seite hatte, aber alle anderen quasi nicht mehr verbündet waren und nicht mehr so wirklich happy mit uns waren, sondern eher genau das Gegenteil. Und mit anderen Worten, wenn die SPD Nein gesagt hätte zu den Kriegskrediten, weiß ich nicht, was ja dann passiert wäre. Also dann hätte es keine Kriegskredite gegeben. Doch. Dann hätte... Doch, das ist vom Reichstag einstimmig beschlossen worden. Da hat die SPD einfach mitgemacht. Das ist so in diesem Zuge dieses nationalen Taumels. Also man darf ja nicht vergessen, dass dieser Erste Weltkrieg, als der losgegangen wäre, dass der große Begeisterung ausgelöst hat, so für etwa 2 Wochen zumindest. Bis man rausgefunden hat, man steht bei Verdun und nach 4 Wochen stand man bei Verdun und nach 6 Wochen stand man bei Verdun und dachte sich so, irgendwie same procedure as every week. Ja, als man festgestellt hat, dass der Schliefenplan halt scheiße ist und man sich ohne Not auch noch Krieg mit den Engländern eingetreten hat, weil man dafür durch Belgien marschieren musste. Um das Ganze mal verkürzt darzustellen, ja. Ja, genau. Also es hätte die Zustimmung der SPD gar nicht gebraucht, um Kriegskredite zu haben. Also außerdem gab es zwar ein Haushaltsvorrecht des Parlaments, solche Kredite zu bewilligen, aber ich würde die Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass man, dass sich da die Monarchie nicht durchgesetzt hätte. Man ist dann ja auch 4 Jahre lang im Prinzip ohne den Reichstag ausgekommen in seiner Kriegsführung. Ja. Gut, im Notfall hätte es auch ein Sondervermögen getan. Ich dachte, das wird jetzt für Schuldendienst benutzt und so. Also jedenfalls nicht dafür, wofür es beschlossen worden ist. Nee, es gibt ja 2 Sondervermögen. Es gibt ja das eine Sondervermögen fürs Militär, das andere für Infrastruktur und Verschiebebahnhöfe. Okay, das für Militär wird also für Militär benutzt. Gut zu wissen. Ja, wird tatsächlich für Militär benutzt. Das ist das Lustige. Ja. Da fließt jetzt einfach wahrscheinlich ein Rüstungsauftrag nach dem anderen rein, ob du es brauchst oder nicht. Perfekt. Ja. Damals war es einfach. Ja, irgendwer muss ja die Wirtschaft retten, wenn es die Wirtschaftsministerin schon nicht tut. Das ist richtig, aber über Wirtschaft sprechen wir, glaube ich, später noch. Muss ich gucken, obwohl, nee. Solarbetriebene Panzer. Hm? Das können wir abfrühstücken. Ich frage mich übrigens. Die SPD steht nicht für Wirtschaftsthemen. Da hat die keine Expertise. Kann ich dich beruhigen? Das müssen wir gar nicht behandeln. Das heißt, wir umschiffen das komplette Thema Wolfgang Clement und Oscar Lafontaine. Oscar Lafontaine war ja Finanzpolitiker. Ich weiß, aber. Das hing ja irgendwie miteinander zusammen. Ja, nee, über Wolfgang Clement müssen wir sowieso nicht sprechen. Das ist mir peinlich. Okay. Judy, also würde ich die SPD als Friedenspartei sehen? So auf die Dauer gesehen? Weiß nicht. Naja. So wie in der neuesten Bundesrepublik, so Berliner Republik, waren sie die Ersten, die in den Krieg spaziert sind. Zusammen an der Seite der USA in den Kosovo und dann logischerweise auch den Bündnisfall erfüllend an der Seite der USA Richtung Afghanistan. Genau, also es war nicht nur ein Krieg, es waren 2 Kriege und es war der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr und das auch noch ohne Mandat der UN. Es gab für den Kosovo kein UN-Mandat, weil Serbien und Russland. I see. I remember. Man hat deshalb gar nicht abgestimmt. Also man hat den Sicherheitsrat dazu gar nicht befragt, weil man wusste, dass es mindestens eine Enthaltung und damit ein Veto von Russland und wahrscheinlich auch von China geben würde. Und man wollte Boris Jelzin einfach nicht noch eine Flasche Wodka spendieren. Den hat man damit übelst brüskiert, ja. Und das wird auch, also tatsächlich kurz nach dem Kosovo ist ein gewisser Herr namens Wladimir Putin Ministerpräsident von Russland geworden. Also das hat schon so seine Linie. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das sinnvoll war, im Kosovo zu intervenieren oder nicht. Ist der nicht kurz nach dem Kosovo schon Präsident geworden? Ja, er ist Ministerpräsident geworden. Und okay. Ja, genau. Und dann konnte Boris Jelzin damals, als Russland noch ein Failed State mit demokratischen Regeln war, war das so, dass man nur zwei Amtszeiten a4 Jahre haben konnte. Und Boris Jelzin ist jetzt 92 Präsident Russlands geworden und konnte deshalb 2000 nicht nochmal antreten. Und genau, Wladimir Putin hat sich ja als starker Mann geriert, also ist kurz danach an die Macht gekommen. Dann gab es so komische Anschläge im Inneren und so. Und aber Wladimir Putin ist ein komplett anderes Thema. Der hat mit der SPD gar nichts zu tun. Na doch, er ist ein lupenreiner Demokrat aus der Sicht eines Sozialdemokraten. Genau. Aber das ist ja die immerhin einer von vier Altkanzlern, die es da gab. Das ist ja die Altmeinung von Gerhard Schröder. Und seine Privatmeinung. Gut, also wir haben... Die Altmeinung des Altkanzlers. Genau. Wir haben Kriegskredite, wir haben Kosovo, wir haben Afghanistan. Haben wir was auf der Soll-Seite? Ja, wir haben zumindest mal, also auf der guten Seite haben wir zumindest mal das Ermächtigungsgesetz haben das wir ist, nicht mit. Nee, da geht's nicht um, da geht's nicht gegen Krieg und Gewalt. Über das Thema Hüterin der Demokratie sprechen wir dann aber gerne als nächstes. Okay. Also ja, ich, wenn die SPD für den Krieg stimmen konnte, haben sie es mal getan, mal nicht, sagen wir es mal so. Und haben eigentlich immer dafür gestimmt. Ich müsste jetzt glatt mal gucken, was eigentlich die Deutschen getan haben, so zwischen 1871 und 1914, weil ganz untätig waren die ja sicherlich auch nicht. Die haben hier und da auch sicherlich Truppenverbände hin und her geschubst. Jetzt nicht in großen Kriegen, aber in Konflikten waren die doch sicherlich auch irgendwo beteiligt. China und in den Kolonien, aber da haben sie sich in der Regel dagegen ausgesprochen. Na siehste, also sie wollten zumindest die Kolonie nicht ausbeuten. Ist doch mal nett. Ja. Ja, nee, weil das ist nämlich, ich glaube, Boxeraufstand war es, ne? Ja, Boxeraufstand. Waren da nicht die Deutschen? Ja. Da waren die Deutschen auch involviert. Genau, da haben sie Axel Schulz und Henry Maske geschickt. Ja, der Boxeraufstand. Ja, sehr schön. Ich wollte dir eigentlich noch das Mohrrübchen-NATO-Doppelbeschluss vor die Nase halten. Ich hab gerade was ganz Gemeines im Kopf. Was hast du denn noch im Kopf? Stell dir mal vor, du kommst an China, so, geht so ein Schiff auf die Klappe, geht runter, kommen so Henry Maske und Axel Schulz raus, der eine mit der Fackelmann-Käppe und der andere irgendwie mit Carmina Burana und im Hintergrund läuft irgendwie so ein Typ mit einem Anwaltsklage hinterher und sagt, nee, das dürfen sie nicht verwenden. Henry Maske ist doch zu Carmina Burana, Fortuna Imperatrix Mundi, eingelaufen. Ist er nicht zu diesem Ding von Vangelis eingelaufen? Ja, später. Okay, später. Und das war der Witz, das war dann der Witz, der ist quasi zu Carmina Burana, also dem ersten Stück davon, nämlich Fortuna Imperatrix Mundi, ist er eingelaufen. Das kennt man auch aus der, war das Schokoladenwerbung oder sowas? Dieses O Fortuna Velut Luna. Auf alle Fälle, dazu ist er eingelaufen und ja. dann hat ihn die Carmina Burana Gesellschaft darum gebeten, das doch bitte nicht mehr zu tun. Und daraufhin hat er dann Conquest of Paradise von Vangelis genommen. Ja, müsste man schauen können. Was natürlich die schönere Hymne ist, wenn du in irgendwelche fremden Länder einmarschierst, um sie zu kolonisieren. Das ist richtig. Diese Brücke müssen wir einfach noch gehen. So, gehen wir mal zurück zu SPD und Frieden. Ja. Nee, irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Nee, nicht? Ich fühle es nicht. Du fühlst es nicht. Also ich könnte dir, ich habe ja ein bisschen recherchiert, weil ich habe es auch nicht gefühlt. Ich könnte dir anbieten, die SPD war die treibende Kraft nach dem Ersten Weltkrieg, dass Deutschland dem Völkerbund beitreten darf und beitritt. Mhm. Okay. Dann Willy Brandts Wandel durch Annäherung, die Entspannungspolitik mit dem Ostblock. Okay, aber das ist ja Diplomatie und nicht Kriegs- und Friedens. Naja, da geht es ja gegen den Kalten Krieg. Im klassischen. Also schon Krieg. Also zwar kalt, aber Krieg. Ja, okay. Ich habe dir deine liebste Bundeseule aller Zeiten, habe ich dir auch noch mitgebracht. Weil der ja die treibende Kraft hinter Minsk I und Minsk II war und damit bis zuletzt versucht hat, den aus dem diesem was auch immer das in der Ukraine vorher war, zu einer offenen Feldschlacht zu verhindern. Ja, jetzt ist nur die Frage, ist das nicht, ist Minsk 1 und Minsk 2 nicht trotz allem irgendwie einfach so ein fauler Kompromiss, dass du sagen musst, okay, nee, damit war ja der Krieg eigentlich schon da, weil es sind Truppen von A nach B verlegt worden und marschiert und was weiß ich. Ja, was, also. Also, also das Traurige beim Einsatz für Frieden ist ja, dass man dass das meistens vergeblich ist, weil es gibt die SPD. Aber wenn es dann, ne, aber wenn man sich trotzdem dafür einsetzt und versucht, Lösungen zu finden, dass der Konflikt eben, dass der Konflikt beigelegt wird, weiß ich nicht, ob man ihr das nicht ans so als ans Friedensrevers hängen heften dürfte. Das ist jetzt die offene Frage zur Debatte. Hat die SPD ja, genug getan? Ich werf noch einen zweiten Punkt mit rein, wo wir auch noch drüber diskutieren können, gleich die Frage stellen, ob sie da friedlich waren oder nicht. Mhm. Weil der Einfluss der SPD an der Stelle, keine Ahnung, wer saß denn da noch international am Tisch? Minsk 1 und Minsk 2 waren noch die Franzosen. Saßen auch die Amis am Tisch? So, war da noch John Kerry und Co. an Bord? Sie haben keine große Rolle zumindest in dem Format gespielt, also nicht aktiv, aber sie haben es auch nicht torpediert. Na, ich weiß nur, dass die Amis ja auch einige gar nicht so schlechte Außenminister hatten, auch wenn wir sie immer irgendwie verpennen und heutzutage natürlich eher eine Witzfigur an der Spitze dort steht. Um auf den Kosovo-Einsatz zurückzukommen. Ich hätte einen zweiten Punkt. Guter Außenminister. Ich beschäftige mich so als Zeitnot, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit aktuellen Entwicklungen auf dem Balkan. Madeleine Albright hat eine Statue in Pristina stehen. Siehst du mal. Worauf ich raus wollte, ist, die Frage ist natürlich, hat die SPD da genug getan? Keine Ahnung, die Frage ist natürlich, hätte die SPD unter einer CDU-geführten Regierung sich anders gegen Putin stellen müssen, können, dürfen. Mhm. Aber bleiben wir mal bei der SPD-Regierung, weil da ist ja tatsächlich die Frage, der Joschka Fischer hat ja dieses I'm not convinced. Und da darfst du nicht vergessen, die Franzosen standen ja auch da. Also war das die Deutschen gesagt haben, nö, wir machen nicht mit, eigentlich Gratis-Mut. Mhm. Also die Deutschen konnten schon sagen, nö, okay, es gibt schon eine europäische Nation, die nicht mitmacht, da machen wir auch nicht mit. Und dann hast du auch noch dieses sowieso eine pazifistische Partei mit Fischer, der ja auch davor jetzt nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst wurde, als er dann Kosovo und Afghanistan mitbeschlossen hat. Mhm. Also der hatte auch in seiner eigenen Partei Druck und dementsprechend keine Ahnung, welcher Einfluss da zum Beispiel von der SPD wirklich kam und ob Schröder da wirklich gesagt hat, ah, okay, ich finde es gut. Dann hast du natürlich den Punkt, du hattest noch eine signifikante Trennungslinie zwischen CDU und SPD, dann konntest du sowieso sagen, okay, wenn die CDU voll dafür ist und voll auf den Busch reinfällt. Wir können uns dagegen stellen. Die Bevölkerung ist eh dagegen, gegen diesen Krieg. Cool, Gratismut. Ich unterstelle Gerhard Schröder ja sowieso nur das Schlechteste. Ich hatte bei Gerhard Schröder auch tatsächlich immer das Gefühl, dass er da nicht aus innerer Überzeugung entschieden hat, sondern tatsächlich einfach, weil er das populistische Moment gespürt hat, dass das seine Beliebtheitswerte pusht, wenn er Irak Nein sagt. Naja gut, er hat im Grunde den Prototyp für Merkel gelegt. Er sagte, er regiert mit Bildbums und Glotze. Ja. Merkel hat ja auch danach nach Umfragewerten mehr oder weniger regiert und hat geschaut, oh, was ist denn beliebt? Womit könnte man denn möglicherweise? Also da muss man ja wiederum, ich breche jetzt eine Lanze für Friedrich Merz, der scheißt auf Umfragen und macht einfach in der Zwischenzeit. Okay, er macht's scheiße, aber immerhin scheißt er auf Umfragen. Muss man ja auch mal sehen. Das ist richtig. Ja. Ist ein bisschen wie Donald Trump. Seine Umfragewerte sinken und seine Ideen werden einfach nur blöder. Ja. Genau. Gut. Waren die zwei Gedanken zu Minsk? Naja, ich kenne jetzt die Details von Minsk nicht, aber ich glaube, die Tatsache, dass am Ende natürlich dann doch der Status quo zementiert wurde, nämlich dass die Krim dann irgendwie doch zu Russland gehört, ist ja jetzt nicht so unbedingt so, dass man sagt, ach, wir haben da jetzt eine super Lösung gefunden. Mhm. Wir hatten keine kriegerische Auseinandersetzung mehr, wir hatten keine Schüsse, die da fallen, aber ob das wirklich Frieden ist, ist ja immer die andere Frage. Ja, Frieden ist ja nicht die Abwesenheit von Krieg an sich. Richtig, und es ist auch gescheitert, aber sie haben es halt versucht. Deshalb dachte ich, mir ist nach Willy Brandt ehrlich gesagt gar nichts eingefallen. Ich habe dann ChatGPT gefragt. Ich hätte es fast gedacht, du hättest nach Ebert schon aufgegeben. Nee, also der KI ist noch, also mir ist noch Willy Brandt eingefallen. Das ist, genau, also mir ist sogar Willy Brandt. Das ist ja, ich halte ja Willy Brandt für den historischen Fehler der SPD, aber der passt nicht ins Bild, das ich sonst von dieser Partei habe. Ach so, ja. Ich glaube, der hat auch nur deswegen funktioniert, weil die CDU so dermaßen dagegen geschossen hat, dass man gesagt hat, okay, weißt du was, der ist, nimm den mal, der funktioniert als hundertprozentiger Gegenpol. Weil geflohen im Krieg und dann als vaterlandsloser Geselle gescholten, da kannst du dann auch sagen, ja, okay, wenn du nicht rechtsradikal Nazi-mäßig unterwegs sein möchtest, kannst du den als Sozialdemokrat sogar sehr sympathisch finden. Ja, und der hatte ja auch ein paar hübsche Ideen. Ich glaube, auf gucken. Wir kommen bestimmt nochmal auf Willy Brandt zurück. Tät mich wundern, wenn nicht. Gut. Aber so, SPD, Hüterin von Frieden und Kämpferin gegen Gewalt. Halt, wolltest du nicht den NATO-Doppelbeschluss noch? Ja, weiß ich nicht. Möchtest du noch was zum NATO? Also ich glaube, der NATO-Doppelbeschluss ist sehr eindeutig auf der Soll-Seite der SPD zu... Magst du ihn kurz erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Der NATO-Doppelbeschluss war... Also der NATO-Doppelbeschluss hatte verschiedene Komponenten. Die Grundidee war, wir rüsten massiv auf und reden dann mit dem Russen darüber, dass wir wieder abrüsten. Mhm. Das hatte natürlich, also es war eigene Aufrüstung. Es ging aber auch darum, dass Mittelstreckenraketen beispielsweise auf dem Gebiet der Bundesrepublik platziert werden sollten, also direkt vor der Haustür des Russen. Und man dem so unter Druck setzt, und dann, dass man quasi, also stellt es euch so vor, dass wenn ihr einen Streit mit eurem Nachbarn habt, dass der Nachbar erstens Artilleriegeschütze in seinen Vorgarten stellt und zweitens ein Messer zwischen die Zähne klemmt und dann an eurer Haustür klingelt, um euch Friedensgespräche anzubieten. Genau. Und nicht nur das, bis zu dem Zeitpunkt hatte der Nachbar selber an seinem Zaun gar nichts, sondern er hätte sich höchstens die Schrotflinte vom nächsten Nachbarn leihen können. Ja. Aber jetzt hatte er quasi die Geschütze im eigenen Garten. Ja, also das muss, man kann über die Sowjetunion ja auch sehr viel Schlechtes sagen, aber sie haben jetzt keine Mittelstreckenraketen in Kuba platziert. Das haben sie vorher mal versucht und das ist nicht so ganz gut ausgegangen. Ich habe gerade eben gesagt, die Werteunion? Die Sowjetunion. Ich habe verstanden, die Werteunion hat keine Mittelstrecke. Ich dachte gerade so, weiß nicht. Okay. Weiß man da Neues von dem Typen mit der kleinen Brille? Nee. Hat er vielleicht doch Mittelstrecke? Der ist mittlerweile so tief, glaube ich, in diesem Reichsbürger-Ding drin, dem würde ich das sogar zutrauen. man kann viel Schlechtes über die AfD sagen, aber sie haben nicht in Bolivien geputscht. Das ist richtig, ja. Und sie waren nicht auf dem Platz des himmlischen Friedens dabei. Genau. Und... Nein, komm, mach weiter. Du darfst gerne weiter. Ja, aber also tatsächlich. Ich irgendwie Römer-Anspielung. Und sie haben nicht Cäsar ermordet. Da wäre ich mir nicht so sicher. Schlecht, dass ich die AfD sage, aber sie haben nicht Cäsar ermordet. Genau. Ich fand's gerade nur passend zu die Werteunion in Kuba. Mhm. Genau. Gut, Hüterin von Frieden und Hüterin der Demokratie. Das wäre das nächste Thema. Ja. Müssen wir ein Fazit ziehen? Ist die SPD die Hüterin des Friedens? Ich glaube nicht. Schwierig, ne? Also sagen wir es mal so, die Soll-Haben-Kalkulation sagt jetzt, ist jetzt nicht so, als hätten sie uns in zwei Weltkriege getrieben. Das ist schon mal auf der guten Seite, sagen wir mal so. Das haben sie auf jeden Fall. Das hat die AfD aber auch nicht. Die gab es damals aber auch nicht. Und ihre Vorgängerorganisationen haben es halt. Weißt du, wie ich meine? Moment, wenn die AfD eine Nachfolgeorganisation der NSDAP wäre, würde das Wiederbetätigungsverbot, das es im deutschen Rechtsstaat gibt, greifen und wir hätten diese ganzen Probleme einfach nicht. Das ist ja das Blöde. Du weißt aber, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, das ist richtig. Aber der ist doch mittlerweile Kneipier auf Mallorca, dachte ich. Ja, aber nicht der Apfel, sondern die von Storch. Ach so. Und ich möchte nicht wissen, mit wem verwandt der Herr von Storch damals der Finanzminister, ne? Reichsfinanzminister. Wessen Nachfahre der war, der möglicherweise im Dritten Reich dann einen Sprössling gezeugt hat, der dann Finanzminister wurde. Mit anderen Worten, er war irgendwie im. Also die Fonds waren jetzt nicht unbedingt so die nicht treibende Kraft im Ersten Weltkrieg, wenn ich es verstanden habe. Also ich kenne jetzt nicht so extrem viele Riesenwiderstandskämpfer, die gegen den Ersten Weltkrieg waren, adlig waren und Monarchisten waren und you know. Mhm. Widerstandskämpfer in beiden Weltkriegen aus dem Adel, eher schwieriges Thema, aber da können wir vielleicht mal zum den Stauffenberg vom Denkmal reichen, das können wir vielleicht irgendwann im Juli mal, da gibt es bestimmt einen Anlass. Es gibt einen Adligen, der wäre es gerne geworden. Der Attentat von hinten, aber ja, hat nicht geklappt. Ja, blöd. Genau. Gut. Ja. Aber also Hüterin des Friedens eher schwierig, ne? Also. Ja, doch, durchaus. Also ich drück's mal so aus. Sie schreien jetzt nicht unbedingt Pace. Das ist richtig. Sie stecken eher in der Patsche. Das ist ein schönes Wortspiel, das merke ich mir. Also entweder Pace oder wir stecken in der Patsche. Schön. Ist geschenkt, darfst du benutzen. Danke sehr. Danke sehr. Gut, gehen wir weiter. Also, die SPD ist ja irgendwie auch die Hüterin der Demokratie. Ich meine, älteste Partei Deutschlands, immer gegen die Monarchie gekämpft, gegen die Nazis gekämpft. Deutschland wieder aufgebaut. Gegen sich selbst gekämpft. Gegen sich selbst gekämpft, mehrfach. Ja, ne? Gut, was haben wir denn da? Also, können wir das, was sagt dein Bauchgefühl? Ist es total nett, Freikorps zu schicken, um auf eigene Leute zu schießen und damit eigentlich intern so einen richtigen Konflikt nochmal zu betreiben? Ist das Schutz der eigenen Demokratie, indem du die eigenen Leute quasi eigentlich wegballerst, indem du die Feindestruppen gegen die eigenen Leute schickst, weil du genau weißt, dass eigentlich die Freikorps, die du da schickst, nicht unbedingt zimperlich sein werden mit Linken. Das waren stramme Nazis zum Teil, diese Freikorps. Die sind auch mit Hakenkreuzbannern durch die Gegend marschiert. Schon 1918, ja, das gab's. Ja, ich sag nur, also ist das Schutz der eigenen Demokratie? Oder ist das nicht quasi der Anfang vom Ende? Ich überlege gerade, wie die SPD, ich erinnere mich nur düster, die SPD war in Bayern eigentlich die regierende Partei bis, ich glaube, 23? Und ab 23 ist der Schwung in Bayern gekippt und in Bayern regiert seither Konservenpolitik. In Bayern gab es die Räterepublik zwischendurch, da hatte die SPD nichts mit zu schaffen. Ja, aber ich weiß, dass es in Bayern auf jeden Fall irgendwann auch diesen Kipppunkt gab und dann ab dann die Konserven quasi die Macht übernehmen durften und seither auch eigentlich nicht wieder hergegeben haben. Also die eigentlich bäuerliche, sozialdemokratische, bayerische Geschichte endete irgendwann mitten in der Weimarer Republik und ist seither eigentlich ein Trauerspiel der CSU in der Zwischenzeit. Das ist richtig. Und vorher der Bayern-Partei. Das hatte ich hier gar nicht auf der Liste. Das habe ich erst beim nächsten Thema. Den Menschen, der da auf seine eigenen Leute schießen lässt. Das Thema, ja gut, also Freikorpsler auf Kommunistinnen schießen. Also du musst das mal so sehen. Das ist ja für die Demokratie, ist das ja eine Win-Win-Situation. Die schwächen sich, also die einen wollten ja eher so Diktatur. Also, oder Monarchie. kommt ein bisschen drauf an, irgendwas Autoritäres jedenfalls, die Freikorps alle. Und die Kommunistinnen, die wollten irgendwie so, die wollten halt Kommunismus. Also die wollten ja auch keine Demokratie. Die wollten ein Rätesystem etablieren. Da kann sich jetzt drüber streiten, ob das demokratisch ist oder nicht, aber also ja, nicht so Demokratie, wie wir das heute verstehen, und das ist, was die SPD ja meistens verteidigt. Also wenn die aufeinander schießen, dann schwächen die sich ja gegenseitig. Ja, aber. Und dann kann man den Rest irgendwie zermatschen. Also Demokratie theoretisch weiß ich nicht, ob das. Also, ob ich ihnen da nicht den Benefit of the Doubt sogar geben würde. Also, wenn du deine eigenen Leute. Es sind ja nicht die eigenen, es waren ja böse, dreckige, undemokratische KommunistInnen. Ja, ja, Moment. Wenn du deine eigenen Leute quasi pushen möchtest. Mhm. Und ihnen quasi den Feind vom Hals halten möchtest, dann ist es halt schon seltsam, wenn du aber der Chef über die eine Hälfte der Feinde bist und die quasi selber schicken kannst. Ja. Dann wirkt das nämlich relativ nicht so sympathisch, sagen wir es mal so. Ja, gut. Und wenn du dann noch aber mit einbeziehst, dass Kommunisten und Sozialdemokraten ja damals teilweise auch nicht ganz so 100% voneinander getrennt waren, weil sie ja immer schon ein bisschen miteinander gekuschelt haben zeitweise, war das dann halt schon der Genickschuss für lange Zeit für Kompromisse. Ich sag's mal so, die fünfte oder sechste Internationale hat irgendwann dann gesagt, ah ja, weißt du was, dann dürfen die Sozialdemokraten in Deutschland dann auch wieder mit den Kommunisten reden. Zu dem Zeitpunkt saßen dann die Kommunisten in Deutschland schon im Knast. Das Ermächtigungsgesetz war durch und die Sozialdemokraten hatten dann auch keine Mehrheiten mehr oder keine Chance mehr, überhaupt irgendwas im Parlament zu machen. Mit anderen Worten, dieser Konflikt hat dann dafür gesorgt, dass man zwischen Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, wie man es nennen möchte, jetzt auch nicht mehr so extrem viel Kompromisse schließen wollte, konnte, durfte. Okay. Gut. Also wenn ich jetzt mich recht entsinne, weil die Internationale davor, ich glaube es war 30 war eine Internationale und 34 war eine. Und die 34 war dann einfach viel zu spät. Und die 30 hat, glaube ich, ein Kooperationsverbot noch ausgesprochen, dass man einfach nicht mit den Sozialdemokraten redet, und die Sozialdemokraten haben auch von sich aus gesagt, nee, mit den Kommunisten lieber mal nicht. Und ich glaube, diese Geschichte hat sich schon so hochgeschaukelt aus dieser Geschichte, dass man sagt, okay, ja, lasst uns mal nicht gucken, dass wir da so nochmal aufeinander schießen. Weiß nicht. Ja, ich stecke ehrlich gesagt in der Thälmann-Biografie nicht so dicke drin. Es ist aber, also soweit ich mich entsinne, war Ernst Thälmann aber halt auch ein furchtbar linientreuer Stalinist in der Beziehung. Ja, klar. Also aber es gab ja auch kommunistische Bewegungen, die das Kontaktverbot zu der Sozialdemokratie nicht so eng gehalten haben. Aber ja, gut, okay. Wenn du an der Stelle mit der SPD kritischer umgehen möchtest als ich, dann werde ich mich da nicht. Ich glaube, meine Schwierigkeit ist nur, dass die SPD quasi an der Stelle viel zu lange gebraucht hat, um, glaube ich, irgendwann den Kompromiss mit den Kommunisten zu finden. Nehmen wir doch mal die Realität. Wir reden über die Sozialdemokraten, die reden selber immer über die Realität. Können wir das dann nicht rausnehmen? Das ist ja part of the problem. Reden wir doch mal über das Problem, über den Elefanten im Raum, dass es schon mal eine linke Mehrheit im Parlament gegeben hat. Und auch da das Thema bestand, dass die Linken und die SPD einfach nicht miteinander darüber geredet haben und gesagt haben, hey, wir könnten ja eigentlich jetzt doch mal versuchen, so, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen sozialdemokratisch-linke Politik in der Bundesrepublik machen. Sondern auch damals hat man natürlich gesagt, nee, machen wir nicht. Und was ist daraus entstanden? Eine große Koalition. Aus dieser großen Koalition entstanden ist das, was wir heute haben, nämlich eine AfD-Drohkulisse, eine Versozialdemokratisierung der CDU unter Merkel, wo jetzt Merz quasi gegensteuert und so komplett alles anders machen möchte unbedingt, was natürlich auch nicht gut ist. Eine SPD, die nicht mehr sozialdemokratisch ist, weil sie jetzt natürlich der CDU hinterherrennen muss, die jetzt ganz weit nach rechts eilt, um da wieder den Platz auszufüllen, den die AfD längst extrem ausgeweitet hat. Und schwuppsiwupps sitzt die SPD halt irgendwie nicht mehr in der Mitte, sondern auch schon wieder rechts der Mitte bald. Es gibt doch dieses schöne politische Koordinatengitter. Die SPD sitzt fast in der Mitte. Ja, aber ein bisschen weiter rechts. Na, aktuell sitzen sie noch genau, glaube ich, auf dem Nullpunkt. Das ist also quasi die Doppel-Doppel-Null, das, was halt auch erschreckend ist, weil das ist eigentlich so der politische Irrelevanzpunkt. Also du hast keine Position mehr im Spannungsfeld mehr. Du bist dann einfach nur noch Konsenspartei. Könnte in Deutschland anders für sich funktionieren, weil hier hat man ja gerne Konsens. Uns ruhig. Ja, aber du brauchst, ja, aber für einen Konsens brauchst du, wenn du zwei Partner hast, brauchst du für einen Konsens so einen Punkt zwischen den beiden Parteien. Und wenn die SPD aber eigentlich auf dem Doppel-Null-Punkt sitzt, ist jeder Konsens, den sie trifft, immer in der Richtung, in der der Koalitionspartner sitzt. Verstehst du, wie ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Das heißt, wenn du... Ja. Das heißt, wenn du jetzt Beispiel, also ein schönes Beispiel, wenn wir jetzt die Grünen mal als linke Partei bezeichnen wollen. Nein, wollen wir nicht. In manchen Bundesländern kann man das. Wenn du die Grünen als linke Partei bezeichnen möchtest und die CDU als rechte Partei, ja, also da würde ich mitgehen. Und du nimmst diese beiden Parteien und findest einen Konsens zwischen diesen beiden, dann liegt der irgendwo quasi mittig zwischen diesen beiden Parteien und dann könntest du tatsächlich auf der Mittellinie zwischen autoritär und liberal oder so landen oder zwischen links und rechts oder zwischen ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Und auf diesen Konfliktlinien, die SPD sitzt quasi auf keiner dieser Konfliktlinien irgendwo noch links, rechts, oben, unten oder sonst irgendwas, sondern sie sitzen zentral in der Mitte auf dem Nullpunkt und dementsprechend ist dieser Nullpunkt, von dem aus die SPD aus noch stattfindet, immer ein, sie wandert in Richtung rechts. So, das, was du meinst mit, für die Bundesrepublik wäre so ein mittiges Konsenskonzept gut. Ja, vielleicht. Aber die SPD, dafür müsste die SPD die absolute Mehrheit haben, um genau diesen Nullpunkt quasi immer zu treffen. Dann könnte sie quasi ihre Politik machen und dann würde immer die Nullpunktpolitik rauskommen. Aber so sind sie als Partei einfach irrelevant, weil sie in keinem Spannungsverhältnis überhaupt noch irgendwo stattfinden. Sie müssten halt, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Sie müssten halt, also eigentlich wäre es strategisch die Aufgabe der SPD, wenn sie da sitzt, dafür zu sorgen, dass es so viele Konflikte zwischen der CDU und den Grünen gibt, dass niemand Bock auf die Streitereien hat und die SPD tatsächlich mit der absoluten Mehrheit aus der nächsten Wahl rausmarschiert. Also, hallo, liebes Willy Brandt-Haus. Folgender Vorschlag für eure Politikstrategie. Wollen wir es Bärbel Bass und Lars Klingbeil mal vor? Lars Klingbeil übrigens habe ich mal angeschrieben, vor vielen Jahren. Oje, auf Twister? Ja, auch. Und zwar Lars Klingbeil, Künikew und wer war eine Dritte im Bunde? Die saßen da und erzählten im Zuge einer Bundestagswahl, hey, bewerbt euch bei uns, meldet euch bei uns, wir kommen zu euch. Ah, ich erinnere mich. Und ich habe da einfach nur spaßeshalber drunter geschrieben. Hey, hiermit melden wir uns. Gebt uns doch mal Bescheid, wann ihr wo uns treffen wollt. Also natürlich nicht real, nicht ernst gemeint, aber die Reaktion von Künikew war, glaube ich, sperren. Mhm. Und ansonsten kam so gar keine Reaktion von den anderen beiden. Und da dachte ich mir auch so, es ist schon so ein bisschen bezeichnet, wenn selbst das Wahlkampfteam dieser Leute nicht mehr reagiert. Dann wird's schon seltsam. Also wenn du als einfacher Bürger deinen Abgeordneten, der sagt, hey, komm, wir kommen vorbei, wenn da gar keine Reaktion kommt, was ist noch nicht mal ein Smiley, so ein haha, guter Witz oder sowas, weiß ich nicht. Also damals habe ich mit Lars Klingbeil meinen Frieden geschlossen und gebrochen. Also da ist für mich... den laden wir nicht mehr ein. Finde ich gut. Gut. So. Zurück zur SPD und ihre Rolle als Hüterin der Demokratie. Ja, 1934. Hat das geklappt? 34 war die SPD schon verboten. 34 war das Ermächtigungsgesetz. Nein, das Ermächtigungsgesetz war 33. Oder? Hast du mir ein Datum? Ich meine, das war 33, oder? Das ja. Ermächtigungsgesetz war 33 im März, wenn ich mich nicht irre. Das war ganz kurz nach dem Reichstagsbrand. Ah, die KPD 24. März. Okay, ich habe deswegen, da kommt die 4 her aus meinem Kopf. Genau, 24. März 1933. Die KPD müsste schon verboten sein, also zumindest gab es keine Abgeordneten mehr, weil die alle geflohen und inhaftiert waren. Ja, genau, aber das Ermächtigungsgesetz war 33. Warum verknüpfe ich das immer mit 34? Aber da musst du es auch mal schauen. Also man kann über Carl Schmitt sagen, was man will. Aber wenn der 30.01.33 quasi die Kanzlerwahl war und am 24. März, der war ein relativ schneller Jurist. Ja. Weil das hat er ja alles selber geschrieben. Das hatte der aber auch schon fertig im Schreibtisch liegen quasi. Ja, klar, natürlich, das war. Wie heißt diese komische Foundation in Amerika, die da... Heritage Foundation. Genau. Ja, sowas gab es wahrscheinlich damals. Sowas gab es wahrscheinlich damals auch in Deutschland. Ja, sicherlich. Die Hugenberg Foundation oder sowas. Ah, schön. Also gut, Ermächtigungsgesetz. Ja, da hat die SPD gegengestimmt. Wo kommt sie ja bis zum Abend hatten aus? Sie, ja, ich wollte gerade sagen, hatten sie da überhaupt irgendwie noch eine Alternative? Naja, also das Zentrum hat ohne Not. Ja, also die, man, also ja, und da ist ja nicht vergessen, also es ist ja nicht so, dass in der Rückschau wirkt das häufig so, aber es ist ja nicht so, dass du am einen Tag mit einer Demokratie ins Bett gehst und am nächsten Tag mit einer Diktatur aufwachst. So Situationen gibt es auch. Bei Staatsstreichen kann sowas tatsächlich schon mal sein, aber dann ist auch immer die Frage, halten sich die Putschistinnen und Putschisten an der Macht oder nicht? Siehe Spanien, da gab es dann ein paar Jahre Bürgerkrieg, da hat es erstmal nicht funktioniert. Ging trotzdem nicht gut aus, anyway. Also es war ja nicht so, dass die Nazis an die Macht gekommen sind und von einem Tag auf den anderen war da Diktatur. Also das Ermächtigungsgesetz war auch ein wichtiger Baustein überhaupt, um in Deutschland eine legitime Grundlage zu haben, dass ganz viele obrigkeitshörige Menschen sagen, oh nee, da gehe ich jetzt nicht in Widerstand. Und die Zustimmung des Zentrums hat man sich ja erkauft, dass man ihnen zugesagt hat, dass man dieses Reichskonkordat mit dem Vatikan abschließt. Da gab es jedenfalls gemauschelt. Es ist aber das Zentrum zugestimmt. Ja gut, ich glaube, die SPD hatte halt auch dieses Argument auf ihrer Seite, dass die Hälfte der SPD auch schon wieder im Knast saß. Das ist richtig. Von der KPD saßen alle schon im Knast. Da redet wieder keiner drüber, was die Kommunisten für die Demokratie getan haben. Die haben sich enthalten quasi, siehst du mal. Ja. Kommunisten. Überall ständig gefehlt. Ja. Wo waren zum Beispiel die Kommunisten 1789? Im Marx-Lesezirkel haben festgestellt, dass noch gar keine Literatur da ist. Ja, das Problem ist nämlich, 1789 gab es die erste Verfassung, 91 die zweite, 93 die vierte und ich glaube 95 haben sie nochmal eine rausgehauen. Und zwischendurch ist es mal gut gewesen für die Bürger, mal schlecht gewesen für die Bürger und auf und ab und die Kommunisten hätten das Problem gelöst. Aber dann kam ja natürlich Napoleon. Das ist richtig. Ja. Siehst du mal. Gut. Jo. Ja, also die Hüterin der Demokratie, weiß ich jetzt nicht. Ja. Schreit jetzt nicht so danach. Was ist mit Carlo Schmitt? Also nicht Carl Schmitt, sondern Carlo? Magst du da kurz Carlo Schmitt war, den Kontext liefern? Carlo Schmitt war der maßgebliche SPD-Politiker in der verfassungsgebenden Versammlung, war dann auch Fraktionsvorsitzender, Bundestagspräsident, der hatte auch Funktionen danach und ist derjenige, der die freiheitlichen demokratischen Dinge in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung reingeschrieben hat. Ja, aber kann man die nicht in den USA in die Schuhe schieben? Das ist halt genau die andere Frage. Naja, das ist ja, also ich glaube, die USA hätten auch keinen Schmerz damit gehabt, wenn das so ein halbautoritärer, aber nicht kommunistischer, antikommunistischer Staat gewesen wäre. Die wären auch, würde ich mir jetzt vorstellen, also ich meine, die haben Spanien mit seiner Franco-Diktatur ja auch geduldet, so Klerikalfaschismus. Ja gut, aber da hätte man eingreifen müssen, im Zweiten. Da hätte man ja dann quasi, und also das muss man ja den Amerikanern lassen, sie haben ja sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg, glaube ich, nicht begonnen mit, hey, wir nehmen daran teil, sondern sie waren da reingeholt worden, mal von den Briten und mal von den Japanern angegriffen. Also es ist jetzt nicht so, dass die USA da gesagt haben, hurra, auf in den Krieg. sondern in beide Weltkriege sind sie ja mehr oder weniger reingezogen worden. Ja, aber also die Amerikaner haben gesagt, Demokratie ja und Föderalismus ja, aber da hättest du auch so ein Ständestaat draus basteln können mit starkem Einfluss der Kirche beispielsweise, dass das Ganze nicht laizistisch wird. Solche Sachen, keine Arbeitnehmerrechte, sowas wie Schutz des Privaten, der Privatsphäre nicht drin. Hätte man machen können. Gut, dann setzen wir Carlo Schmidt mal auf die gute Seite. Ja. Ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, die Ausrufung der Republik war eine Stunde vor der Ausrufung, nee, zwei Stunden sogar vor der Ausrufung der Sozialistischen Republik. Ja. Liebknecht war ja zwei Stunden später. Stimmt, steht hier auch auf der Liste. Also, die sind überhaupt daran schuld, dass wir eine Demokratie haben. Eigentlich, in Deutschland. Ja. Also, mal eine hatten. Ja? Ja gut, es gab ja zwischendurch hier und da und überall auch verschiedene Varianten davon. Also, das ist ja, wie du ja vorhin schon sagtest, Bayerische Räterepublik und so weiter. Die war aber danach. Ja, aber ich meine, also wir hatten ja in der Weimarer Republik auch hier und da verschiedene Konzepte, die jetzt nicht alle 100% auf der Republik, auf der demokratischen Republik basierten. So. Ja. Also so wie wir uns das vorstellen, ja. Das ist richtig. Ja, ansonsten müsste man halt mal überlegen. Man könnte ihnen zumindest zugute halten, dass sie nicht mit der AfD für irgendwelche Ausländerausgesetze bisher gestimmt haben. Jetzt ist nur die Frage, ist die Abwehr, nicht mitstimmen mit Nazis schon demokratisch? Ja, aber also das machen sie ja auch nur, weil sie zusammen mit der CDU solchen Gesetzen zustimmen dürfen, oder? Ich sage ja, die Frage ist, macht das mit den einen Stimmen dich schon direkt direkt demokratisch? Die Abwesenheit von Kriegen ist ja nicht, Krieg ist ja nicht Frieden. Ja. Ist ja mehr als die Abwesenheit von Krieg. Und dementsprechend ist Demokratie ja nicht nur die Abwesenheit von Faschisten. Mhm. Das ist oder richtig. Stimmen mit Faschisten. Mhm. Ja, also ich würde der SPD zumindest mal zugute halten, dass sie stets bemüht ist. Ja, also es hat sie ja der österreichischen Sozialdemokratie voraus. Die hat ja schon mit der FPÖ koaliert. Ja, gut. Das was in Österreich ist, ist ja immer so ein bisschen vorher. Ist immer so ein schlechte Laune Foreshadowing. Das war schon aber Ende der 70er. Das war irgendeine Bruno-Kreisky-Regierung. Das müsste irgendwann Ende der 70er, 80er Jahre gewesen sein. Ja, was habe ich noch? Ich habe noch tatsächlich, also ich habe auf der Haben-Seite könnte ich für die SPD noch anbieten, dass sie tatsächlich aus der Opposition heraus so viel Widerstand leisten konnte, dass Konrad Adenauer seinen Staatsfunk nicht etablieren konnten, sondern wir dieses unabhängige öffentlich-rechtliche Konstrukt haben. Konrad Adenauer wollte ja gerne so ein unter staatlicher Aufsicht stehendes Rundfunksystem haben, wo er abends zur Primetime nach der Tagesschau so eine Stunde Frag den Conny hat oder sowas. Wir kennen dieses Format aus lupenreinen Demokratien wie Russland und Serbien. Frag den Conny. Ich werde jetzt in Zukunft, du kennst doch diese kleinen Heftchen, diese Conny. Ja. Comics. Ich werde in Zukunft immer bei Conny Comics an Konrad Adenauer denken. Und ihr da draußen auch. Es war mir ein Vergnügen. Conny entdeckt den Kommunismus. Ah, schön. Okay, ja, die konnte aus der Demo, ja, weiß nicht, die Frage ist halt die, was hat diese Opposition in dem Fall gebracht? Hat dafür geführt, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Ich drück's mal anders aus. Sie saßen in der Regierung, als die RAF entstanden ist. Ah, du möchtest also wieder schauen, was wir auf der Soll-Seite noch so stehen haben und möchtest die bösen Wörter Notverordnungen und radikalen Erlass ins Rund schmeißen. Du hättest jetzt nicht drüber gesprochen, wenn ich es nicht gesagt hätte. Du hast so dieses, okay, ich habe hier 10 Punkte, mal gucken, welchen er davon triggert. Ich hätte diese Folge gar nicht vorbereiten müssen, habe ich so das Gefühl. Möchtest du uns erklären, was die SPD in den RAF-Zeiten so getan hat? Also, die RAF waren jetzt nicht unbedingt die nettesten, sympathischsten Zeitgenossen. das ist, glaube ich, das Netteste, was man über Bader Meinhof, Enslin und Konsorten sagen könnte, ja. Nein, also man kann das zweischneidig sehen. Also man könnte jetzt natürlich auch den totalen Fanboy raushängen lassen und sagen, naja gut, die RAF wollten dann einfach den Staat kippen. Nur der Haken ist, die RAF hat halt ihre Schwierigkeiten. Zum Beispiel, drück was anders aus. Geh mal dahin, wo es richtig wehtut, in die Linke und frag mal, seid ihr für Palästina oder für Israel? Mhm. Und genau da saß die RAF eben auch in diesem Konflikt. Sie war natürlich für die PLO, also für die damalige Palästinensische Liberation Organization. Mhm. Mit dem Haken, dass man natürlich, wenn man das über Terror macht und Co., dann das Existenzrecht Israels irgendwann halt auch in die Kritik auch angreifen muss irgendwann. Und da ist dann wiederum der Schmerzpunkt, dass deutsche Terroristen, die in Deutschland Kommunismus durchziehen wollen, nicht unbedingt mit denen zusammenarbeiten sollten, die jetzt auf einmal Juden umbringen wollen. Das ist halt schwierig. Das ist schwierig, ja, aber das ist ja, das eine hat ja mit dem anderen jetzt mal nichts zu tun. Also das Sympathisieren mit Palästinensern, dass man mit, also ich kann sehr viel Schlechtes über Palästina-AktivistInnen sagen, aber ich würde Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass aus Ihrem Aktivismus heraus terroristische Anschläge in Deutschland Nein, aber die in dem Fall wurde die RAF von der PLO mit ausgebildet. Ja gut, das ist richtig. So, und entsprechend gab es dann auch so ein bisschen Kooperation. Ich meine, 77 hat man mal kurz ein Flugzeug entführt. Mhm. Und da dann halt auch in der Richtung Wünsche geäußert, dass man Menschen freilässt. Mhm. Und sagen wir es mal so, die SPD hat in der Zeit regiert. Unter Kurt Georg Kiesinger war man in der großen Koalition der Juniorpartner und hat an der Stelle ja ganz viel Politik mitgetragen, die nicht so ganz optimal war. Unter anderem war ja damals auch der Schah zu Gast und man hat diesen Menschen relativ positiv hofiert. Mhm. Der ja auch nicht gerade so nett zu seinem Volk war. Und ja, drücken wir es mal anders aus. Die SPD hat in der damaligen Zeit ganz, ganz viel Quark mitgetragen und mussten danach, in den Jahren danach, die RAF halt ertragen und musste natürlich dafür sorgen, um die RAF zu stoppen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stoppst du eine Terrorgruppe im eigenen Land? Und wenn du die als Linke identifizierst, kannst du natürlich sagen, okay, gucken wir mal, vielleicht finden die aber wer bei den Linken Sympathisanten oder Menschen, die unterstützen, denn die RAF war jetzt natürlich ja nicht irgendwie, die hat jetzt nicht das RAF-Hauptquartier und hatte Angst, da einzumarschieren und musste seine Truppen davor sammeln und also wie es irgendwie so bei den Avengers ist, wenn die irgendwie gegen die bösen Schurken marschieren, sondern es ist ja eher so, dass die RAF halt auch im Untergrund unterwegs war, häufig übrigens auch gar nicht in Deutschland, wie man ja merkt, wenn die PLO sie ausgebildet hat. Und dementsprechend hatten die aber auch Strukturen in Deutschland geschaffen und über die konnten sie halt agieren. Und um diese Strukturen zu zerschlagen, hat natürlich der Staat sich gedacht, boah, lass uns doch mal gucken, wer die so sympathisch findet und wer die unterstützt, und hat dann einfach die radikalen Erlässe rausgehauen. Und schwuppsiwupps waren dann aber auch Leute im Raster, und natürlich hat man Rasterfahndung gemacht, aber waren auch Leute im Raster, die gar nicht so zwingend ultralinks waren. Es gibt diese schöne Geschichte mit diesem roten Turm. Ich weiß nicht, kennst du die? Spontan nicht. Es gibt eine Lehrerin, die es gibt eine Dame, die hat Lehramt studiert und diese Lehrerin wollte Lehrerin werden. Mhm. Und nach ihrem Studium hat sie eine Ablehnung bekommen für eine Stelle. Mhm. Und die hat sich dann einfach jahrelang beworben, bis ihr irgendwann sagte, wissen Sie was, ich weiß nicht, warum sie das machen. Also warum bewerben sie sich denn überhaupt? Sie wissen doch, dass wir sie nicht nehmen werden. Und daraufhin fragte sie dann mal nach, so wieso denn? Und sie sind die Herausgeberin des Rotturms. Und da musste sie irgendwie hysterisch lachen, weil da brach für sie so eine Welt zusammen, weil sie dachte, was, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Denn der Rote Turm war eine Schülerzeitung, von der sie die Chefredakteurin war, und der Rote Turm war einfach nur der rote Schulturm, wo die Schulglocke drin hing. Ja. Mit anderen Worten, der Rote Turm galt für die Obrigkeit als kommunistisches Manifest, kommunistisches Magazin, sozialistische Untergrundschrift. Für die Schüler dieser Schule war es einfach nur die Schulzeitung. Und solche Geschichten gibt es halt zuhauf, dass du halt tatsächlich gerastert wurdest und gesagt wurdest, ja, der könnte ein Linker sein oder der könnte ein Radikaler sein, und dementsprechend gab es einfach in die Richtung staatliche Repressionen, Türzuschlagung, es wurden Leute aus Amtsstuben auch quasi rausgemobbt oder einfach gekündigt, die möglicherweise einfach linksfaschistisch sein könnten oder linksradikal oder linksoppositionell oder wie man es nennen möchte, also was man eben so an Wörtern dafür finden möchte. Genau, also man konnte ihnen nichts nachweisen, aber man hat ihre Gesinnungen dafür genommen, ihre unterstellte Gesinnungen genommen, um zu sagen, das können keine guten DemokratInnen sein. Genau, das ist die Schwierigkeit ist ja auch die, wenn wir mal den Wiedervereinigungsprozess uns anschauen, dann hast du ja auch dieses, was könnte man aus dem Osten übernehmen, und alles, was im Osten halt gut war, hatte halt immer einen linken sozialdemokratischen oder sozialen Anstrich, und deswegen hat man ganz häufig gesagt, nee, lass mal sein. Mhm. Also zum Beispiel die Kita-Pflicht oder das Kita-Recht auch für alle. Also was wir heute in der Bundesrepublik haben, gab es ja damals schon in der DDR. Mhm. Nur hat man halt gesagt, ach nee, das kann sich ja so ein Staat auch gar nicht leisten, und vor allem, es sind ja die Muttis eh alle daheim, also brauchen wir ja nicht Kita für alle. Legale Abtreibung. Schwulengesetzgebung. Ja, die DDR war da schon ein bisschen weiter. Ja. Ja, dann. Also ich sag mal so, alles, was man hätte übernehmen können, hat man halt nicht übernommen. Unter anderem, weil es halt dann doch so linksliberales Chaos-Zeugs ist. Also, wo kommen wir denn hin, wenn Männer bumsen dürfen, wen sie wollen, nämlich Männer zum Beispiel. Oder wenn Frauen auf einmal Frauen bumsen dürfen. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Oder. Also ich meine, man muss dazu sagen, die Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik hat was ganz Lustiges in der DDR bewirkt. Nämlich die Scheidungsrate in der DDR ist extrem hochgegangen, weil natürlich auf einmal alle gesagt haben, ach warte mal, ich kann mich scheiden lassen. Da war dann irgendwann der soziale Druck nicht mehr da, und man konnte sich wesentlich schneller scheiden lassen, weil da waren natürlich die Ehen, waren doch ein bisschen versorgungsgeschichtlich. Plus natürlich konnten, ja. Wollte gerade sagen, also das Scheidungsrecht in der DDR war, soweit ich das auf dem Schirm habe, liberaler, aber ja, es hat halt nicht mehr so viele Benefits gehabt, verheiratet zu sein. Naja, du hattest einen Benefit, wenn du verheiratet warst, hast du schneller Wohnungen gekriegt. Ja, das meine ich ja, also der ist ja weggefallen nach der Wiedervereinigung. Aber also grundsätzlich die Tatsache, dass das mit dem Scheiden relativ einfach ging, da würde ich fast ja ins Feuer legen, dass es auch im DDR-Zivilrecht liberaler geregelt war. Somit, du konntest dich ja in der Bundesrepublik nur scheiden lassen, du musstest ja dann nachweisen, wer da die Schuld hatte, und es musste ja einen Schuldigen geben. Also, ja, das geht ja nicht. Also, ne? Genau. Aber gut, führt dein Bogen noch irgendwie zur SPD wieder zurück? Naja, die Frage ist jetzt, hat die SPD da irgendwelche Aktien drin gehabt in dem Wiedervereinigungsbums? Hätten sie da irgendwie vielleicht möglicherweise die Brücke schlagen können? Hätten sie da möglicherweise linke Themen reinverhandeln können? Hatten sie überhaupt irgendwelche Aktien? Ist halt die andere Frage. Nee, vor allen Dingen jetzt so demokratiepolitisch. Also wo sie die Demokratie beschädigt hat, würde ich jetzt das nicht sehen, oder? Die Schwierigkeit ist an der Stelle halt, der damalige Parteivorsitzende hieß Lafontaine, und der sagte, der hat ja tatsächlich die Wahrheit zumindest insofern gesagt, dass der ganze Bums relativ teuer werden könnte. Also dieses ganze Wiedervereinigungsthema könnte relativ teuer werden. Und das waren, glaube ich, eher Talking Points. Auf die Bremse getreten ist. War der damals Vorsitzender oder war der nur Spitzenkandidat? Nur, dass wir Vorsitzender sauber auseinanderhalten. Also entweder er oder Vogel waren es, aber ich glaube, er... Ich versuche das nebenbei live zu recherchieren, aber die SPD ist eine sehr schwierige Partei. Und deshalb findet man diese Sachen nicht so. Da sei mal froh, dass sie damals noch keine Doppelspitze hatten. Deshalb findet und personelle Konsequenzen noch personelle Konsequenzen hießen. Parteivorstand, Vorsitzende, Landesverband, Geschichte der SPD. Interessiert mich die Geschichte der SPD? Meine Damen und Herren, hören Sie live, wie das Zeilenende durch den Artikel der SPD-Geschichte, durch den Wikipedia-Artikel der SPD-Dings, genau. Dritte große durch den Wikipedia-Artikel. Ich glaube, da bist du schon zu weit. Also, Saarlands Ministerpräsident Oskar Lafontaine, Landtagswahl im Saarland, innerparteiliche Konkurrent, der SPD-Vorsitzende und innerparteiliche Konkurrent Hans-Jochen Vogel. Okay, dann war Vogel noch. Ja, aber auch da merkst du es. Die Tatsache, dass wir Hans-Jochen Vogel noch nicht mal auf dem Schirm haben als treibende große Person im Wiedervereinigungsprozess, weiß ich nicht. Also da merkst du schon, welchen Einfluss die SPD halt nicht hatte. Mhm. Und da ist halt auch die Frage, hätten sie das tun können? Also wie gesagt, Lafontaine als Spitzenkandidat hat natürlich ganz groß getönt, dass es teuer wird, was es am Ende wurde. Allerdings teurer für manch andere, als man dachte. Ja. Gut, also ja. Ja. SPD? Ich gebe ihm noch einen ganz lustigen Scherz zum Besten an der Stelle. Ja. Ich war zu Ostern, waren wir tatsächlich am Geiseltalsee. Mhm. Und der Geiseltalsee ist tatsächlich, so bei Braunsbetra, einer dieser vielen Seen, die geflutet wurden. Also das war quasi eine Kohlegrube und die wurde geflutet. Mit anderen Worten, versprochen haben sie blühende Landschaften, bekommen haben die Ostdeutschen geflutete Landschaften. Ja. Ich meine, das hat Gerhard Schröder auch schon mal versucht, ne? Das darf man nicht vergessen. Der hat damit eine Wahl gewonnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, können wir der. Also ich glaube, die Hüterin der Demokratie können wir der SPD jetzt nicht so brutal geben. Was wir ihr geben können, ist, sie ist stets bemüht. Also sie ist zumindest mal dabei und ja, macht sich manchmal Gedanken drüber. Also Friedenspartei nein, Demokratiepartei Status zweifelhaft. Na, sie sind zumindest bemüht. Sie machen sich zumindest mal Gedanken und. Ist gut. Okay. Ja. Ja. Gut. Also, dann würde ich mal auf meine Liste schauen. Ich hätte jetzt noch zwei Themenbereiche eigentlich vor mir. Den kann ich schon mal anspoilern, nämlich das Thema Hüterin der Arbeiterklasse und die SPD heute. Und dann müssten wir wahrscheinlich auch noch über Honorable Mentions ziehen und ein Fazit ziehen. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr blicke, würde ich fast vorschlagen, machen wir daraus eine zweite Folge. Dass wir einen großen große SPD-Zweiteiler, das RTL-Event-Movie. Alexander Klavs als die SPD. Alexander Klavs als Künikev. Oh Mann. Ach, das wird so herrlich, der zweite Teil. Gut. Wir müssen noch sagen, wir nehmen das Ding kurz nach Ostern auf. Allerdings erscheint die Folge 2 Wochen nach Ostern und 3 Wochen nach Ostern mit einer Wiederauferstehung der SPD. Ist also nicht zwingend zu rechnen. Ja, das heißt, wir müssen an den Anfang der nächsten Folge auch den Disclaimer sprechen. Wenn wir über aktuelle Entwicklungen der SPD sprechen, könnte es sein, dass die SPD uns schon wieder rechts überholt hat. Genau. Oder vielleicht hat sie ja auch total, also vielleicht hat Lars Klingbeil ja auch tatsächlich den Schwung geschafft. So, aber jetzt ganz kurz noch zum Ende die Frage, wie soll ich die Folge nennen? Ist die blutige Axt der Sozialdemokratie durchaus gerechtfertigt oder nicht? Das ist ein langer Titel. Die blutige Axt der Republik. Das kannst du meinetwegen gerne machen, weil Blut ist ja rot, das passt zur SPD. Gut, die blutige Axt der Republik. Viel Spaß mit dieser Folge. Falls ihr uns unbedingt Geld in den Hut werfen wollt, patreon.com/dieelitepodcast und schaut mal auf der Webseite. Vielleicht haben wir zu diesem Zeitpunkt schon eine Lösung gefunden, wie man ansonsten uns noch Geld in den Hut werfen kann, ohne dass man es über Patreon macht. Weil irgendwie so ganz zufrieden bin ich mit der Patreon-Geschichte nicht. Weil das weckt immer so den Wunsch nach exklusivem Gedöns, und so exklusives Gedöns schmeißen wir da jetzt gar nicht mehr rein aktuell. Und ja, ich glaube, wer da einen Fünfer oder einen Zehner reinwirft, hat meistens schon dann doch so das Gefühl, dass er da einen Anspruch auf exklusiveres Zeugs hat. Wer uns mal einen Euro oder einen Zwei in den Hut werfen möchte oder drei in den Hut werfen möchte, findet demnächst wahrscheinlich eine andere Lösung. Ohne dass da dann irgendwie ein großer Exklusivbeitrag nochmal irgendwie erwartbar wäre, vermutlich. Dementsprechend, schaut mal auf dieelite.org. Und schaut mal, ob ihr uns da irgendwie unterstützen könnt. Wir finden da sicherlich eine Lösung in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.